Unsere Hinweise. Nächsten Samstag bringen wir im Ö1 Hörspiel ein Hörspiel geschrieben von Daniel Wisser, Wartezimmer. Metapher einer verkehrten Welt. Unter anderem mit Karl Markowitsch und Eva Mayer. Und morgen beginnt in Du holde Kunst unsere Reihe mit Lieblingsgedichten. Im Dezember ausgewählt von Verena Altenberger, Barbara Petritsch, Simon Löcker, Ursula Strauss und morgen von Burgschauspieler Philipp Haus. Er wird Gedichte von Samuel Beckett vorstellen. In Du holde Kunst morgen um 8.15 Uhr. Und nun noch ein Hinweis von Stefan Pokorny. Vielleicht ein Yogakurs oder doch ein Kampfsport. Oder ein Kurzhörspiel produzieren und einreichen. Beim Kurzhörspielwettbewerb Track 5. Höre ich zum ersten Mal. Na dann, umso nachdrücklicher. Um was geht's da? Auch heuer suchen Ö1 und die Schule für Dichtung spannende, witzige und kreative, bisher unveröffentlichte Audiogeschichten mit einer maximalen Länge von 5 Minuten, einem Originalton und dem Satz: Höre ich zum ersten Mal. Schicken Sie uns Ihr Stück bis spätestens 9. Jänner 2024. Die Siegerprojekte werden mit Geldpreisen ausgezeichnet, in der Ö1 Hörspielgala am 23. Februar präsentiert und danach im Ö1 Hörspielmagazin gesendet. Na dann, zeig mal, was du alles kannst. Mehr Informationen online. oe1orf.at/track5. Höre ich zum ersten Mal.